1, 2, 3. Heute trinke ich ausnahmsweise mal ein Glas Cola. Ja, und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer 131. Ja, Thomas, herzlich willkommen und viel Spaß mit deinem Glas Cola. Und ja, wir sind heute in der 131. Also Ausgabe. Ich glaube, das ist seit, wahrscheinlich seit 2 Jahren das erste Mal wieder, dass ich Cola trinke. Das ist doch der Wahnsinn. Ich habe hier jetzt erstmal gar nichts zu trinken, außer noch 2 Dosen Red Bull, die aber aufgespart und ich werden. Noch, weil ich bin ja gerade hier in der Küche und werde gleich abwaschen und ich habe hier noch ein bisschen Ananas. Aha. Also, damit neben der Cola, dem ungesunden Zeug, zumindest ein bisschen was Gesundes auch dabei ist. Ja, ich habe hier nur noch so ein bisschen was. Ich habe hier 2 Dosen Red Bull und ein bisschen Knabbereien, aber die sind alle für WrestleMania vorreserviert, also da werde ich mich nicht... Alles nicht gesund. Nein, das ist schon richtig, aber man muss sich dann ja irgendwie wach halten und, das... Ne? Man muss sich ja irgendwie wach halten. Aber durch Knabbereien, also das Red Bull, das konnte ja helfen am wach halten, aber das mit den Knabbereien, das wird dich ja eher ein bisschen schwer und träge machen und könnte dann eher schwieriger werden mit dem Wachhalten. Ja, man muss aber ja irgendwas zu knabbern haben. Das geht ja nicht anders. Also ich muss, wenn ich Wrestling gucke oder wenn ich irgendwelche Serien gucke, muss ich irgendwie immer was nebenbei zu knabbern haben. Das geht halt nicht anders. Ist denn eigentlich die Aufnahme schon? Die Aufnahme läuft jetzt schon seit fast 1,5 Minuten, ja. Dann kannst du ja mal deinen Zuhörern erzählen, ob du WrestleMania heute live oder morgen vielmehr live gucken wirst oder ob du dir eine Wiederholung angucken wirst. Ja, ich werde WrestleMania diesmal zum ersten Mal live gucken. Morgen, beziehungsweise theoretisch ist es ja schon Montagmorgen dann. Das heißt, ich werde total verschlafen in die Schule gehen. Du guckst das als Internetstream bei Sky. Genau. Was hast du denn dafür bezahlt? Den normalen Pay-Per-View-Preis bei Sky. 15 Euro oder wo liegt der auch noch? 25 bei WrestleMania. Ich habe leider den Frühbucherrabatt um 2 Stunden verpasst. Das heißt, du bezahlst 25 Euro, was kriegt man dafür? Kann man das einmal gucken oder kriegt man dann auch Wiederholung noch mit dazu? Man bekommt, soweit ich das verstanden habe, die Wiederholung auch noch. Weißt du, wann die Wiederholung läuft, falls du jetzt doch das Pech hast, dass du einschläfst? Ja, die laufen am nächsten Tag, laufen die im 2-Stunden-Rhythmus immer. Wobei ich nicht weiß, ob der Livestream sich natürlich nach diesen Zeiten richtet oder ob man es dann immer gucken kann. Naja, auf jeden Fall soweit das. Ja, wir sind heute in der letzten Ausgabe vor WrestleMania. Kann man nicht, oder? Was? Aber aufnehmen kann man von diesem Internetstream nicht, oder? Das würde dann ins Illegale gehen und das mache ich natürlich nicht, nein. Ich wollte es nur wissen. Nein. Hätte ja sein können, dass da irgendwie was dabei steht, dass man für private Zwecke aufnehmen darf, dass man das nur nicht weiter verteilen darf. Mit der entsprechenden Software würde das gehen, denke ich mal, aber das mache ich nur natürlich nicht. Zumal ich zum ersten Mal so einen Livestream benutze und hoffe, dass das alles klappt. Aber das wird wohl. So, ja, heute letztes... Ja, warte mal ganz kurz. Dann fängt ja die Sendung um 1 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit an, oder? Ja, genau. Bis 5 Uhr. Wie viel? Bis 5 Uhr. 1 bis 5 Uhr, genau. 1 bis 5 Uhr. Hast du denn dann vor... vorher zu schlafen und um 1 aufzustehen? Ich werde mich vorher natürlich schon mal hinlegen, denn ansonsten bin ich ja um 1 schon todmüde und würde das nie im Leben schaffen. Ich werde dann dementsprechend etwas früher ins Bett gehen, schon mal. Wie machst du denn das dann heute Abend? Weil heute Abend kommt ja Schlag den Raab, das geht ja manchmal auch recht lange. Das werde ich natürlich gucken. Bis zu Ende? Schlag den Raab werde ich soweit gucken, wie ich schaffe. Das wäre ja blöd, wenn du jetzt heute Schlag den Raab, wenn das jetzt mal wieder bis 2 oder 3 Uhr morgens geht. Und du schläfst dann morgen länger, dann wird es morgen für dich schwieriger vorzuschlafen. Nee, das wäre kein Problem. Also erstens schlafe ich eigentlich sowieso nicht länger, egal wie lange ich wach bin. Und nee, das ist kein Problem. Ich habe ja den ganzen Tag Zeit. Ich könnte ja theoretisch den ganzen Tag noch schlafen. So, jetzt möchten wir uns einmal ganz schnell zu unserem Match der Woche richten, was Thomas ausgesucht habe. Und ich merke gerade, dass ich noch gar kein Match für die nächste Woche ausgesucht habe. Thomas hat ausgesucht, ein Match um den IC-Titel von 1985, der 6. Juli war das, aus Baltimore. Das war ein Steel Cage-Match zwischen Greg Valentine und Tito Santana. Und Thomas, erzähle uns ein bisschen was zu dem Match. Zu dem Match? Oder ich erzähle mal was zu den beiden Kämpfern. Also Tito Santana war ja der Mexikaner. Ist auch Mexikaner, ne? Oder zumindest in der mexikanischen... Nee, ist, glaube ich, auch als Mexikaner, aber ich weiß gar nicht, ob er jetzt auch wirklich Mexikaner war oder ob er nur in der WWE so diesen Mexikaner gespielt hat. Er hatte immer am Ende seiner Promos immer so diese Catchphrase, dieses Arriba. Und der Tito Santana ist ja mittlerweile auch eingeführt in die Hall of Fame. Hat auch ein WWE-Buch geschrieben, von dem ich aber nicht allzu viel gehört habe. Das war wahrscheinlich nicht so herausragend. ist vor allen Dingen bekannt halt für diese Fehde, die er hatte gegen Greg the Hammer Valentine. Die ging über einen relativ langen Zeitraum mit sehr vielen Matches. Und es ging in der Regel dann um, tatsächlich um den IC-Title. Das war so seine bekannteste Zeit. Später war er dann vor allen Dingen noch bekannt, als er im Tag-Team, da gab es ein Tag-Team, wie nannte sich das denn? Das war Strikeforce mit Rick Martel, war das, glaube ich. Und später ist Rick Martel, glaube ich, durch einen anderen ersetzt worden. Da hat er nochmal eine Phase, da hat er mir eigentlich auch nochmal ganz gut gefallen. Greg the Hammer Valentine ist mehr so ein kräftiger, so ein etwas gedrungener, aber sehr kräftiger Typ. Der ist auch danach, der ist davor bekannt geworden, vor allen Dingen durch dieses Match, was er mal hatte mit Roddy Piper, dieses Dog-Color-Match, das kennst du auch, ne? Mhm. Dafür ist er bekannt gewesen. Ich glaube, der war früher dann wahrscheinlich in der AWA und ist dann irgendwann zur WWF gekommen und sein Signature-Move war interessanterweise auch der Figure 4 Leg Lock, den ja Ric Flair auch bekannt gemacht hat. Den hat er auch gerne eingesetzt. Im Prinzip hat er, was ganz interessant ist, nach dieser großen Fehde mit Tito Santana, hat er im Prinzip so ein bisschen dasselbe Schicksal wie Tito Santana. Dann ist er nämlich ins Tag-Team gekommen und war dort auch längere Zeit zusammen mit Brutus Beefcake Tag-Team Champions. Und da gab es dieses sehr bekannte Match, was die beiden hatten gegen die British Bulldogs bei WrestleMania 2. Das war auch ein sehr, sehr gutes Match. Später ist dann Greg the Hammer Valentine so ein bisschen abgesunken, muss man sagen. Dann hat er irgendwie ein Tag-Team mit Honky Tonk Man und musste da so ein Elvis-Gimmick spielen. Und das war nicht mehr so toll. Und das Match hier jetzt um den IC-Titel, das war ein Steel Cage-Match. Genau. Jetzt mal was zu sagen. Jetzt habe ich so viel erzählt. Jetzt kannst du mal was sagen. Ja, du sollst ja eigentlich was zum Match sagen selber, ne? Ja, ich muss ja ein bisschen die Rahmenbedingungen und die Teilnehmer vorstellen und erklären. Ja, dann kannst du ja direkt bei dem Match selber weitermachen. Jetzt erzählst du mal was zum Match. Jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen Luft holen. In meinem Alter kann man nicht mehr so viel im Stück sprechen. Ja, ich muss sagen, es war athletisch nun natürlich nicht die Glanzleistung dieses Match, aber es hat mir sehr gut gefallen, weil da auch so ein bisschen dieses gegenseitig durch den Käfig fertig machen und dann irgendwie entkommen gut dargestellt wurde. Am Ende gab es dann noch so eine Szene, wo beide ein bisschen verwirrt waren und erst gar nicht so genau wussten, wo die Tür waren, erst an der eigentlich am ungeeignetsten Stelle da hochgeklettert sind und fand ich von der Psychologie schon sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, ein bisschen gelitten hat das Match dadurch, die haben den Kommentar danach herübergespielt, der war nicht live, ja. Ja, war nicht live, war nachher draufgesprochen und da war das vor allen Dingen Gorilla Monsoon, der ja sowieso in seinem Kommentar dafür bekannt ist, dass er vielen Matches im Prinzip geschadet hat. Weil er hat in seinem Kommentar sehr oft dann gesagt, wenn irgendwie eine Aktion war und dann kam ein Pin, dann hat er gesagt, nee, das wird ja nie was, also dieser Pin, der ist ja unglaubwürdig und da wird nie ein Cover raus und hat dadurch vor allen Dingen so Near-Pin-Situationen in Matches kaputt gemacht. Und so eine Stelle hat er in dem Match auch, als dann einer mal versuchte, hochzuklettern und das wirklich so eine knappe und spannende Situation, sagt er dann auch gleich am Anfang dieser Szene, nee, zu diesem Zeitpunkt in dem Match wird das nie klappen. Und das hat dem Match natürlich ein bisschen geschadet. Aber am Ende, es war ein relativ kurzes Match. Ja, so 10 Minuten. Genau, und für ein Titelmatch also recht kurz. Aber es war trotzdem spannend. Es war der alte Käfig. Und am Ende kam es tatsächlich zu einem Titelwechsel. Ja, ich wollte noch ganz kurz was zum... Der Titelträger war Greg the Hammer Valentine. Und der Titel ging am Ende an Tito Santana. Ich wollte noch ganz kurz was im Kommentar sagen. Ich muss sagen, also insgesamt fand ich es ganz in Ordnung. Es war eher so ein bisschen störend. Man merkte, dass es nicht live war. Das kam irgendwie sehr gut rüber. Ja, das hat man wirklich gemerkt. Wenn man jetzt etwas live kommentiert oder schon weiß, wie es ausgeht und so, ist natürlich ein Unterschied. Das hat man gemerkt. Match selber war aber sehr gut. Mir hat es auch gefallen. Vor allen Dingen konnte ich mich relativ gut an diese Fehde erinnern zwischen Greg Sammer, Valentine und Tito Santana. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, nachdem dann Tito dort den Titel gewonnen hat, gab es wahrscheinlich noch einige Rematches. Aber ich meine, dann kam auch irgendwann die Zeit, als Randy Savage zur WWE kam. Das müsste eigentlich so, weiß ich nicht, 86, 87 kann das sein, gewesen sein. Und ich meine, dann gab es eine Fehde zwischen Randy Savage und Tito Santana und die, Randy Savage hat dann den Titel auch von Tito Santana, glaube ich, das erste Mal gewonnen. Die Endsequenz dieses Steel-Cage-Matches war übrigens auch sehr schön. Da hat man diese Szene, wo die Tür dem Gegner nochmal so entgegengeschlagen wurde, auch nochmal gesehen. Das ist ja, heutzutage wird das ja gerne mal verwendet, fand ich. Ja. Sehr schön, war so ein Steel-Cage-Match, was viele Facetten, mögliche Facetten des Steel-Cage-Matches beinhaltete. Ich hatte aber den Eindruck, dass das Publikum nicht hundertprozentig hinter Tito Santana stand. Obwohl er ganz klar das Babyface war und Greg Selmer Valentine Heel, dass einige doch dann auch ein bisschen gebuht haben. Also im Prinzip so ein bisschen die ähnliche Situation wie mit John Cena heute. Einige jubeln und andere buhen dann. Ja, man hat ein wenig Müll fliegen sehen, da mal hier und so. Nur so vorkam oder ob das wirklich so war. Naja. Auf jeden Fall ein schönes Match. Bekommt so 3,5, 3,75 Sterne von mir. Okay, so, dann mache ich nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung für einen neuen Blog von mir. Ich habe so ein bisschen aufgeräumt in meinem ganzen Blog-Sortiment. Es gibt jetzt einmal noch den Musikblog und es gibt einen neuen Bücherblog, in dem es wirklich nur Bücherrezensionen gibt. Und passenderweise heißt der Blog... Dein Musikblog hast du lange nicht aktualisiert. Nee, habe ich nicht mehr, ist richtig, aber kommt noch. Gibt's noch? Kommt noch. Der Bücherblog bücherrezension.wordpress.com, Bücher natürlich mit UE geschrieben. Da natürlich. Gibt es. Ja, weil es Umlaute, Ö, Ü und sowas in Adressen natürlich nicht gibt. Ne? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile zulässig. Ich glaube, da gab es eine Änderung. Ja? Ja, bei WordPress kann man nur UE machen, da geht keine Ü. Ja, das kann sein, weil das ein amerikanisches Produkt ist, weil die Amerikaner kennen ja das Ü nicht. Ja. Ne, das ist so. Deshalb ist das so. Okay. Naja, da gibt es auf jeden Fall... Deshalb auf einer amerikanischen Tastatur wirst du niemals das Ü finden. Nicht? Naja, okay. Nee. Ja, ich kann auch kein englisches Wort. Mal überlegen, ob dir irgendein englisches Wort einfällt mit Ü. Nee, wollte ich gerade sagen. Fällt mir jetzt so keins ein. Naja, auf jeden Fall gibt es im Bücherrezension-Blog auch schon das erste Review. Die erste Rezension. Und ich habe heute schon das nächste Buch angefangen. Also da kommt dann auch wieder was. Welches Buch hast du denn rezensiert? Das Wesen von Arno Strobel. Machst du dann auch irgendwie eine Bewertung? Irgendwie mit ich habe dem ganzen, Sternen oder was? Ja, ich habe dem Ganzen eine Sternewertung gegeben. Und wie viele Sterne hat das bekommen? Ja, das ist jetzt der Cliffhanger. Da kann man dann gerne mal auf bücherrezension.wordpress.com gehen und sich die Rezension durchlesen und sich dann natürlich auch die Sternewertung angucken. Und welches Buch liest, fängst du jetzt an zu lesen oder hast du jetzt angefangen zu lesen? Ich habe jetzt... Kann? Ich habe jetzt angefangen, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, Ascheregen von diesem finnischen Autoren. Das hattest du letzte Woche schon gesagt, Ascheregen? Ist wahrscheinlich ein Krimi, aber habe ich mich jetzt nicht mehr so im Kopf. Da gibt es dann auf jeden Fall das nächste Review zu. Es sei denn, ich lese zwischendurch noch irgendetwas an Comic- oder Schundroman. Ja, da brauchst du aber kein Review zu schreiben. Aber natürlich. So, das wäre dazu. Soll ich dir noch sagen, was ich zurzeit lese? Ja, gerne. In der letzten Woche mal wieder ein E-Book gekauft für meinen E-Book-Reader. Ja, ich habe Ascheregen, habe ich auch als E-Book. Ja, wie viel günstiger war das als das gedruckte? Ach, 1-2 Euro. Das war jetzt nur das Taschenbuch. Also Taschenbücher verkaufe ich ja sowieso nicht, da kaufe ich dann auch durchaus gerne mal das E-Book. Ja, bei mir ist das, ich habe das, was ich gekauft habe, auch 2 Euro günstiger bekommen. Das Buch heißt sowas von da und ist von dem, ich glaube, ja, da habe ich auch noch drauf geguckt. Das ist ja dieses tolle weiße Cover mit diesem schwarzen Rechteck da drin. Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Das klingt doch ganz interessant. Die Papierversion habe ich auch in der Hand gehabt. Die, finde ich, sieht furchtbar aus mit diesem Schwarz und liegt auch ganz komisch in der Hand. Mhm. Sieht richtig so ein bisschen schmutzig dann aus. Das Buch, es war ja in dem einen Rolling Stone, den ich mir gekauft habe, als ich in Emden war. Da war ja dieser Sonderteil Pop-Literatur. Und da war ja dieses Buch mit dem Bruce Springsteen und dieses Buch war da auch mit dabei. Da haben sie sozusagen neben den klassischen Büchern der Popliteratur halt auch zwei aktuelle rausgepickt und das waren die beiden. Und da ich gesehen habe, dass es jetzt auch als E-Book da ist, habe ich mir das gerissen und ja, ich habe habe jetzt erstmal die ersten 10, 20 Seiten. Ich habe jetzt vorhin erst nur kurz reingelesen. Die ersten 10, 20 Seiten. Fängt ganz gut an. Jetzt mal gucken, wie es weitergeht und wann ich Zeit finde zu lesen. Kannst du mir dann ja mal sagen, wie es ist? Ob ich mir da auch mal das Büchlein zulegen sollte? Ja. Ja, Du wolltest noch sagen, welches Match der Woche wir nächste Woche reviewen. Ja, da würde ich mal vorschlagen, da nächste Woche ja die große WrestleMania-Woche ist und wir dann natürlich WrestleMania, die Hall of Fame, Raw und SmackDown zu reviewen haben, würde ich mal vorschlagen, dass wir nächste Woche das Match der Woche einmal aussetzen werden. Das könnte ja daran liegen, dass du dir keins überlegt hast. Das könnte auch daran liegen, andererseits ist das aber auch ganz praktisch, denn nächste Woche wird wirklich eine ziemlich volle Sendung. Ich glaube, da sind wir ganz gut dran, wenn wir das einmal aussetzen. Und dann nächste Woche werde ich das nächste Match der Woche nehmen. Ja, bin ich mit einverstanden. Okay, machen wir das so. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der letzten Ausgabe Raw vor WrestleMania 27, Monday Night Raw vom 28.03.2011 aus Chicago. Und diesmal hat Mirko sich, wie er in einem Foto nachgewiesen hat, eigene Notizen gemacht. Ja. Das heißt, wenn er jetzt vorliest, liest er zumindest seinen eigenen Text vor. Ja, ich habe ja keinen Schlüssel. Von irgendwelchen Leuten unter fehlender Angabe der Quelle. Nee, ich habe ja keine schlüssigen Texte geschrieben. Ich habe mir ja Notizen nur gemacht. Ich werde das nochmal fotografieren für die Sendung und dann wird das auch das Bild werden und dann ist nachgewiesen, dass ich hier was gemacht habe. Ne? So ist es. Ja, passend dazu, dass Raw aus Chicago kommt, sitzt CM Punk am Anfang im Ring. Wieso ist das passend dazu? Ja, weil CM Punk aus Chicago kommt. Ja, siehst du, das musst du auch erklären als guter Journalist. Aber natürlich. Immer davon ausgehen, dass die Zuhörer ganz blöd sind. Nö, das nicht, aber trotzdem muss man das erklären. Es kann ja sein, dass welche dabei sind, die sich nicht so mit CM Punk auskennen. CM Punk sitzt da so im Schneidersitz im Ring, Spotlight auf ihn gerichtet, restliche Halle abgedunkelt, sah sehr gut aus. Und er sagt, sein Problem wäre Orton und Orton, der hätte sich bis zu der letzten Woche ziemlich sicher gefühlt. Zu sicher, er hätte ja nach und nach hat er ja jedem New Nexus-Mitglied den Punt verpasst. Und Punk zeigt da nochmal das Video von letzter Woche, wie er da Orton mit dieser Zange hinterrücks vor dem Tourbus aufgelauert hat. Und Randy Orton kommt dann auch nochmal raus mit dem Verband am Knie, will CM Punk dann auch nochmal den Punt verpassen. Das ist allerdings nicht möglich, denn Orton ist ja verletzt am Knie und fällt dann während des Laufens so zusammen. Ja, und das war eine sehr gute Szene, als CM Punk dann nochmal zurückgekommen ist. Ja, CM Punk kommt dann nochmal wieder und lässt sich... Weil er ist vorher aus dem Ring rausgerollt und dann hat er so ganz komisch... so ein diabolisches Grinsen gehabt, als er gesehen hat, dass der Randy Orton da weggeknickt ist. Und dann ist er ganz vorsichtig im Ring rein, um zu gucken, ob er nicht nur Schauspieler ist oder ob er wirklich verletzt ist. Und als er gemerkt hat, dass er wirklich verletzt ist, hat er ihn dann nochmal angegriffen. Ja, und er hat sich ordentlich Zeit gelassen, Randy Orton mal so richtig abzufertigen und das Ganze endete dann mit dem GTS. Ja, das fand ich ein sehr gutes Segment. Das ja. Sieht ja jetzt alles danach aus, als wenn Randy Orton doch gewinnen würde. Aber zum Tipp kommen wir ja nachher. Ja, fand ich auf jeden Fall, also dieses Abdunkeln fand ich sehr schön. Und es gab ziemlich viel Sprechchöre für CM Punk. Genau, wollte ich gerade sagen, das war auch sehr, sehr schön. Aber er hat sich Mühe gegeben, sich sozusagen die Zuschauer gegen sich aufzubringen. Ja, es war für die Crowd dann letztlich schwer, doch für CM Punk noch zu jubeln, bei dem, was er dann gesagt hat. So, dann haben wir einen Tag-Team-Match als nächstes. Edge und Christian können Alberto Rio und Brodus Clay via Spear von Edge gegen Brodus Clay besiegen. Ein schönes Match. Da habe ich von dem Segment, habe ich ehrlich gesagt, nicht mehr viel in Erinnerung. Also das Match fand ich sehr schön. Ich weiß auch nicht, ob auf SmackDown noch ein bisschen was passiert ist. Der Aufbau von Edge gegen Alberto Del Rio hat für mich in den letzten beiden Wochen ein bisschen an Schwung verloren. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber das Match fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und danach nimmt der Rio Christian dann noch in den Armbreaker draußen vorm Ring. Edge unterbricht das dann. Und der Rio flüchtet dann so aus der Halle. Edge geht zurück zu Christian. Und hinterrücks kommt der Rio dann wieder und attackiert Edge. Und nimmt Edge dann auch noch in den Armbreaker. Also das ist dann der entsprechende Aufbau des Ganzen. Hast du irgendwas gehört? Ich habe gehört, es soll bei WrestleMania jetzt so sein, dass der Brodus Clay in der Ecke von der Rio ist und der Christian in der Ecke von Edge. Gibt es da irgendwas Offizielles dazu? Ja, das habe ich auch durchaus gehört. Man wollte ja Christian erst mit in dieses 8-Man-Tag-Team-Match nehmen, aber da man die ja jetzt durch Santino Marella und Wladimir Kozlov ersetzt hat, also Christian und Kofi Kingston, ist dann wohl das geplant und dann soll es wohl vielleicht auch noch ein Dark-Match geben zwischen Drew McIntyre und Kofi Kingston. Allerdings ein Dark-Match. Im Moment alles hin und her, ne? Also ich habe vorhin noch mal einen Podcast gehört, da hieß es, dass auch eine Battle Royale geplant ist. Ja, die ist ja eigentlich jedes Jahr geplant und die sollte es, finde ich, auch eigentlich jedes Jahr geben, weil es gibt vor allem auch dieses Jahr durch Money in the Bank, was es dann ja leider nicht geben wird, sehr, sehr viele Superstars, die nicht auf der Karte stehen, die das eigentlich durchaus verdient hätten. Ja, aber das Seltsame ist, in dem Zusammenhang mit der Battle Royale, ich weiß nicht warum, ob es tatsächlich Pläne gibt, die nicht sozusagen im Vorprogramm als Dark Match zu machen, sondern in das Hauptprogramm zu nehmen. Da hieß es auf einmal, eventuell soll sogar das Match von Sheamus und Bryan Danielson zum Dark Match gemacht werden. Gut, das habe ich noch nicht gehört. Das wäre gar nicht gut. Nee, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen. Ich hoffe, dass das nur irgendwie ein albernes Gerücht ist und dass das nicht stimmt. Nee, das glaube ich nicht. Das wird man nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall alles ein bisschen chaotisch. Es sind ja jetzt schon neun Matches offiziell auf der Card, plus irgendein Dark Match wird es dann wohl geben. Ich hoffe auf die Battle Royale. Ich weiß nicht, Drew McIntyre gegen Kofi Kingston muss ich jetzt eigentlich nicht auch noch da haben. 10 Matches, das ist ein bisschen viel. 9 Matches reicht schon, ist auch schon viel zu viel. Naja. Ja, 4 Stunden ist sowieso recht anstrengend. Aber das Gute ist, dass ich am Montag von der Arbeit aus von zu Hause arbeiten kann. Das heißt, ich werde dann zu Hause schon mal ein bisschen in die Wiederholung reingucken, in den Pausen vom Arbeiten. Mhm. Musst du eigentlich Montag gar nicht zur Schule? Doch, ich muss Montag natürlich ganz normal zur Schule. So, dann gibt es einen neuen... Und du meinst, du schläfst nicht ein, wenn du von 1 bis 5 Wrestling guckst? Nein, warum sollte ich? Ich kann ja vorher schlafen. So, dann gibt es einen neuen Sin Cara-Spot. Der ist auch wieder so in so einem Ring. Und diesmal ist er so... im Hintergrund sieht man so Maya. Diese... Weißt du, wie diese Türme, Gebäude da heißen? Wie eine Maya, meinst du? Ja, so ungefähr. Diese Maya-Tempel. Haben die einen besonderen Namen? Man weiß es nicht. Nee, Maya-Tempel. Okay. Finde ich bisher den besten Spot. Und es gibt ja jetzt auch soweit die Gerüchte, beziehungsweise eigentlich ist es schon ziemlich, steht es schon ziemlich fest, dass Sin Cara am Montag nach WrestleMania, also dann bei Raw, auftreten wird. Das erste Mal. Brian Alvarez, der ist ja schon in Atlanta. Der hat ja jetzt die letzten 3 Podcasts schon aus Atlanta gemacht. Und der ist wohl da mit seinem Kumpel, also der den Figure 4 Weekly Podcast macht und Wrestling Observer zusammen mit Dave Meltzer. Dave Meltzer ist nicht in Atlanta, aber Brian Alvarez wohl mit ein paar Kumpels auch. Und der ist in einem Hotel, wo auch einige WWE-Leute sind. Der hatte also zum Beispiel in dem Sportstudio von dem Hotel schon Melina und Chavo Guerrero und alle möglichen gesehen. Und sein Kumpel hat Awesome Kong am Flughafen gesehen, die ist also auch da. Mhm. Könnte also zum Beispiel am Montag bei Raw ihr Debüt feiern. Und Brian Alvarez ist sich nicht sicher, es könnte sein, dass er Sin Cara gesehen hat. Das kann man natürlich so nicht sagen, wie der aussieht, aber das könnte sein, dass er das gewesen ist, sagt er. Also er ist dann auch vor Ort, könnte ja vielleicht dann am Montag auftauchen. Ich hoffe nicht, dass sie ihn einfach in so eine Battle Royale stopfen, sondern dass er ein vernünftiges Debüt bekommt. Nee, das wird man nicht machen. Wenn man ihn so viel durch diese Spots angekündigt, dann, nee, das macht man nicht. Ich gehe mal auch davon aus, dass die nicht so dumm sind. Ja. So, dann gibt es so ein bisschen das Bewerbungsmatch zu dem 8-Man-Tag-Team-Match von WrestleMania. Santino Marella kann Justin Gabriel via Cobra besiegen. Und während des Matches sind Big Show, Kane, Kozlov, Tamina und The Core in Vollbesetzung mit am Ring. Ja, es ging ja bei dem Match eigentlich nur darum, dass am Ende des Matches Kane die Trompete spielt. So ungefähr, das haben dann Big Show, Kozlov, Tamina, Santino, haben sie alle gemacht im Ring. Also das ist eine alberne Geschichte. Ja. Naja, Kane ist sowieso nicht mehr so lange da, der kann sich das jetzt zum Karriereende so langsam erlauben, da auch mal etwas außerhalb des Gimmicks zu machen. Ja, das war schon ziemlich katastrophal, also das war wirklich WWE auf schlechtestem Niveau. Es hat mich nicht gestört, es war unterhaltsam. Unterhaltung. So, dann folgt das finale Segment zwischen dem Undertaker und Triple H. Undertaker kommt zuerst rein, dann kommt Triple H. Bei dem Triple H Entrance, als er am Ring steht, geht auch erstmal das Licht aus. Und dann wieder an. Da die Psychospiele des Undertakers. Ja, anstatt dass sie beide... Was? Ja. Ja. Was also die beiden unterbrechen gegenseitig ihre Ringmusik. Ja, gegenseitig, ja gut, okay. Ja, als ja. Triple H gerade das Wasser spucken will, dann kommen nämlich nochmal die Glocken vom Undertaker. Ist richtig, wobei die Undertaker Entrance Theme sonst schon ziemlich am Ende war. Also. Ja, das stimmt. Richtig unterbrochen, naja. Gibt ja Gerüchte, dass Triple H mit dem neuen Theme zu WrestleMania einmarschieren wird. Hast du das schon gehört? Nee, hab ich noch nicht. Das neue Theme? War. Was ist denn das? War ja also kein neues Stück, sondern dann von Metallica haben wohl auf ihrer Facebook-Page irgendwie gepostet, dass Triple H zu einem Fan-Favorite, also einem bekannten Metallica-Song, einmarschieren wird. Und die Spekulationen sind dann, dass es gibt von Metallica ein bekanntes Lied, For Whom the Bell Tolls, basierend auf dem Hemingway-Roman, dass er vielleicht dazu reinkommt, weil Triple H ist ja auch bekennender AC/DC und Motorhead und Metallica-Fan, das würde schon passen. Ja, wäre doch schön, wenn man mal wieder ein bisschen Live-Musik hört bei WrestleMania. Na, ich weiß nicht, also live werden die, glaube ich, nicht auftreten. Das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das können die nicht bezahlen, aber man weiß es nicht. Nö, wäre auf jeden Fall so langsam mal wieder schön. Es ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, Live-Musik bei WrestleMania. Ja, du hast das Problem, als sie das letzte Mal gemacht haben, haben sie das wegen der Kosten dann aus der DVD rausgeschnitten. Ne? Ja, wobei 10 Minuten Kid Rock müsste jetzt eigentlich auch nicht sein. Also ich meine, ein Song hätte da gereicht, ne? Das wäre dann vielleicht auch noch bezahlbar gewesen. Naja, bevor Triple H Undertaker da was im Ring veranstalten können, kommt Shawn Michaels raus und preist die beiden so ein bisschen an mit den jeweiligen Namen, Spitznamen, die haben. Und fragt Triple H dann so leicht wütend, wie dieser meinen könnte, das zu tun, was er nicht geschafft hat, den Undertaker bei WrestleMania zu besiegen. Und Triple H meinte, Shawn wäre soft geworden. Er müsste, also Shawn Michaels müsste bei seinem Status nicht immer gewinnen. Eher als Mr. WrestleMania, aber Triple H ist... Bist du noch da? Ja, ich weiß noch nicht, was du da immer Schönes machst. Aber Triple H wäre weit noch nicht so weit oben wie Shawn Michaels, beziehungsweise hätte noch lange nicht diesen Status und deshalb müsste er das Match gewinnen und werde das Match auch gewinnen. Und Undertaker meint dann noch, wenn ihn jemand besiegen sollte, dann wäre das Triple H. Das ist den Respekt, den er Triple H zollt. Aber es wäre noch nicht so weit. Es wäre noch nicht die entsprechende Zeit dazu. Und wenn Triple H dies nicht glaube, soll er doch schon fragen, der voller Selbstzweifel am kommenden Samstag in die Hall of Fame gehen wird. Weil er vom Undertaker gehumbelt wurde. Ja, genau. Und deshalb möchte er uns noch den Superkick zeigen, was Undertaker aber schon voraussieht. Selber dann den Chokeslam ansetzt, aber Triple H löst die beiden und es gibt dann nochmal den Stairdown. Und Triple H meint, Shawn sollte jetzt nochmal sagen, warum er Taker besiegen wird, aber Shawn Michaels verlässt mit einem Sorry den Ring. Ja. Und geht. Hervorragendes Segment. Ja, fantastisch. Es war sehr lange. Undertaker geht dann auch noch so leicht lachhaft weg. Lachhaft in Richtung lachhaft, von Triple H. So in sich hinein lächeln. Ja, genau. Lachhaft ist was anderes. Ja. Und das ist natürlich besonders effektiv, weil man ja den Undertaker eigentlich nie lachen oder lächeln sieht. Und dann gibt es noch ein fantastisches Bild, als der Undertaker da am Entrance steht, die Halle so komplett in Blau und im Ring der Triple H. Das sah schon sehr toll aus. Und es war fantastisch, das Segment hier. Man hat jetzt doch noch so halbwegs geschafft, das Match vernünftig aufzubauen. Ja, es geht jetzt tatsächlich mal, das ist fast das einzige Match, wo es wirklich ganz hart einfach um den Sieg geht. Ja, genau. Der Beste. Und das sollten sie viel mehr machen, weil das ist dann schon was Besonderes. Genau. Mhm. Ja, besser als wenn man einen Titel hin und her gibt und hin und her gibt und hin und her gibt, ne? Ja, auch bei dem Cena-Mismatch geht es ja fast mehr darum, was wird The Rock machen. Ja, Gar genau. nicht mehr so sehr darum, wer gewinnt den Titel, wer gewinnt das Match, sondern wie greift The Rock ein. Genau. Ich meine, das ist auch eine interessante Frage, aber das ist natürlich eigentlich, geht's natürlich, sollte es beim Wrestling natürlich um Sieg und Niederlage gehen. Ist richtig, um natürlich um die Titel, was aber ja natürlich auch schwer darzustellen ist, wenn der Titel hin und her wechselt und hin und her wechselt und hin und her wechselt. Ohne Punkt und Komma. So, das nächste Match. Jerry Lawler trifft auf Jack Swagger und Jack Swagger besiegt Jerry Lawler via Disqualification, denn Lawler nimmt sich einen Stuhl und verpasst Swagger da einige Chairshots. Und er klettert da dann auch noch die Coal Mine hoch und will Cole da so ein bisschen fertig machen, aber der kippt ihm von der Coal Mine aus so irgendwie ein Kaffee oder was auch immer. Es war ins Gesicht. Das war Cola. Oder Cola. Das war Cola, das war so eine Szene oder so ein Segment, was damals bei dem Andy Kaufman-Angle zwischen Jerry Lawler und Andy Kaufman auch gemacht wurde. Naja, das ist auf jeden Fall der diesbächtige Aufbau zu diesem Match. Auch gut soweit. Ein bisschen, ja, das fand ich nicht so stark wie in den beiden Weltwochen davor. Das hat ein bisschen, das war eigentlich schwach und es war auch komisch, dass es keinen Promo von Jerry Lawler gab, weil er ja eigentlich einer der besten Promo-Leute ist und da hätte man schon erwartet, dass er in der letzten Sendung vor WrestleMania nochmal ein Promo halten darf. Das muss wohl dann bei SmackDown gekommen sein, das habe ich aber nicht gesehen. So, dann kommt Vicky Guerrero raus als ja, also als John Morrison in Slow Motion und so. Und dann gibt es ein kurzes Promo, ihre Lache und so weiter und so fort. Und dann kommt das eigentliche Match. Dolph Ziggler und Sheamus besiegen Daniel Bryan und John Morrison via dieser Powerbomb. Celtic Cross. Ja, ich glaube, so heißt es aktuell. Ich glaube, es heißt jetzt irgendwas mit Pale irgendwas. Das hat, glaube ich, einen neuen Namen bekommen. Ja, der Name wurde mehrmals hin und her gewechselt, aber ich meine, dass es Celtic Bisschen Cross jedenfalls, heißt. welcher Move gemeint ist. Ja, diese Art Powerbomb. Genau. So, dann haben wir ein Randy Orton-Interview, der da so leicht fertig Backstage rumsitzt und er meint, er hätte mehrere Leute via Punt außer Gefecht gesetzt, die er kaum kannte und CM Punk hasst er wie keinen anderen. Und deshalb wäre die Frage nicht, ob er denn bei WrestleMania anwesend sein wäre, sondern ob CM Punk WrestleMania aushalten würde. So, dann erfahren wir, wer denn die letzten Ankömmlinge in der diesjährigen Hall of Fame sind. Das sind die Road Warriors und Paul Ellering. Ja, das finde ich eine gute Sache für Atlanta. Ja. Das ist mal, also da haben sie wirklich ein gutes Team ausgewählt. Ja, und Shawn Michaels wird hier übrigens jetzt von Triple H in die Hall of Fame eingeführt. Das finde ich auch ganz gut. Da gibt es dann bestimmt auch ein paar ganz schöne Geschichten aus der DX-Zeit und so. Wenn man denn entsprechend Zeit lässt. Ich weiß ja nicht, wie es dieses Jahr gedacht ist mit der Fernsehübertragung, ob das wirklich so wieder so abgehackte Promo-Segmente werden, wie das letztes Jahr leider war. Oder ob man vielleicht auch mal den Leuten eine Stunde lässt, wie Ric Flair vor einigen Jahren. Also ich befürchte, das wird ganz furchtbar, weil ich habe jetzt eine Meldung gehört, man hat hier, hast du das auch gehört, was man da 24 Stunden davor noch von WWE an die Besucher geschickt hat, Nee, habe ich nicht. Hall of Fame. Nee, habe ich nicht. also die Besucher der Hall of Fame, die haben jetzt noch sozusagen Verhaltensmaßregeln von der WWE bekommen. Also die sollen zum Beispiel gekleidet kommen mit so quasi Business, also so vernünftig Hemd und nicht irgendwie also als Fans mit T-Shirts und so einem Zeug. Die sollen sich dann bei der Hall of Fame benehmen. Das heißt, die sollen nicht irgendwelche Leute ausbuhen oder laut schreien oder irgendwelche Jubel oder Chants, irgendwelche Sprechchöre machen. Also das ist so, als wenn das eine Geschäftsveranstaltung wird. Und Aber wenn das sie mit das, den. also ich gehe mal davon aus, dass sich da keiner dran halten wird. Und das wäre auch gut so, wenn die Leute sich wirklich dran halten und irgendwie nicht jubeln oder so, dann wird das ja eine furchtbar öde und langweilige Veranstaltung. Ja, das mit diesen Benehmensregeln von wegen die Stars nicht ausbuhen, die Legenden, ich glaube, das gab es letztes Jahr auch schon so ähnlich. Jetzt das mit diesem Business-Kleidung, das finde ich schon ziemlich extrem, das so kurz davor zu sagen. Aber da wäre ich jetzt schon mal, ich hätte schon mal ein Problem, wenn ich da hingehen müsste. dann kriegst du 24 Stunden vorher gesagt und du musst ein Hemd und eine Stoffhose anziehen und mit Jeans und T-Shirt ist nicht erlaubt. Ja, wenn du das Zeug nicht dabei hast, ist schon mal blöd. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt am Eingang auch kontrollieren und dich dann nicht reinlassen. Das fände ich schon sehr extrem. Das wäre gar nicht gut. Dann könnte man die Halle unter Umständen am Ende recht leer vorfinden. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich nehme an, dass die wieder, die haben ja mal, glaube ich, immer auf einem Fernsehsender so eine Stunde Übertragung. Mhm. Und ich vermute, dass die wollen, dass das dann alles so ganz förmlich und offiziell, so wie bei den Oscars aussieht. Und dass das mit den Sprechchören haben sie vielleicht gemacht, weil sie Angst haben sonst, dass die Zeit nicht hält. Weil als Hulk Hogan da eingeführt wurde, da musste der ja jetzt mal eine Viertelstunde diese ganzen One-More-Match-Rufe abwarten, bis er überhaupt mal anfangen konnte, irgendwie zu sprechen. Ja. Naja. Ich finde es trotzdem albern. Ja, eindeutig. Eindeutig. Ist das jetzt eigentlich fest? Triple H führt schon HBK ein, ne? Das ist fest. Mhm. Weißt du was von den anderen, wer die einführt? Nee, ich habe keine Ahnung. Nix von gehört. Nee, ich auch noch nicht. Naja, ich bin mal gespannt. Ja, Hall of Fame ist ja heute Abend. Das wird dann also morgen geguckt. Ach, heute Abend. Ja, stimmt. Heute Abend ist Hall of Fame. Ja, das wird dann aber natürlich aber morgen geguckt. Und ich glaube, in den USA wird es im Fernsehen irgendwie am Montag gezeigt. Ne? Was komisch ist, weil Montag ja, auch, ist Raw. Ja, auch. Es wird am Montag nochmal als Wiederholung gezeigt. Vor Raw, dann kommt Raw, dann kommt Tough Enough. Worauf ich mich auch schon sehr freue. Aber es wird, sobald ich weiß, auch heute Abend schon mal gezeigt. Ich glaube, auf einem anderen Fernsehsender, glaube ich, und am Montag läuft es dann nochmal ganz normal auf dem USA-Kanal. Hm? Glaube ich. Ich weiß aber nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall mal den Bericht von Brian Alvarez anhören. Der ist ja da in Atlanta. Da in Atlanta ist übrigens, da ist ja der Bär los. Ne? Der war jetzt schon bei einer Ring of Honor Show. Mhm. Dann gibt es ja noch eine zweite Ring of Honor Show. Dann gibt es dort noch zwei Dragon Gate Shows, also die kleinen Firmen. Die haben das auch ganz clever gebucht, dass wir, wenn alle Fans, alle Wrestling-Fans in der Stadt sind, auch ordentlich Shows da machen. Ja, das ist ja immer so, ne? Mhm. Ja, das ist aber auf jeden Fall schön. Und man soll ja auch, man hat ja einige Wochen jetzt vor der Veranstaltung auch gehört, dass die Halle recht ausverkauft sein soll. Und ich habe jetzt auch schon mehrmals gehört von wegen 70.000 Fans. Also WWE ist ja jetzt börsennotiert, das heißt, sie müssen dann ja bei WrestleMania die richtige Zahl bekannt geben. Davon bin ich mal sehr gespannt. Ich meine eigentlich mal gelesen zu haben, dass in die Halle nur 55.000, knapp 60.000 reinpassen. Dementsprechend würde das ja nicht passen mit den 70.000, also ich bin mal gespannt, was man daran sagt. Die müssen nicht die richtige Zuschauerzahl bekannt geben, die müssen nur die richtigen Einnahmen bekannt geben. Ach, nur die Einnahmen, okay, dann kann man da ja doch wieder dran. Das notiertes Unternehmen musste nur die Geschäftszahlen richtig machen. Okay. Da kann man ja doch wieder dran rumwerkeln. Genau, und übrigens dürfen wir ja jetzt auch nicht mehr World Wrestling Entertainment sagen. Sondern? Offiziell, es gab da eine Presseerklärung von WWE zu, benutzt man jetzt nur noch den Namen WWE. Man wird das aber nicht mal aussprechen, weil die möchten sich weiter von dem Begriff Wrestling entfernen. So ach Quatsch, ja, ne? Ach ja, ach ja. Also manchmal hat der Vince McMahon echt irgendwie ein Rad ab. Ist mein Hobby jetzt WWE? Ja, mein Hobby ist jetzt nochmal neuerdings WWE, nicht mehr Wrestling, WWE. So, dann kommt dieses schreckliche Segment in der Bar mit Snooki und Trish Stratus, die dann ein Interview führen wollen, immer wieder von diesem Mann unterbrochen werden und am Ende haben wir dann eine Unterbrechung, dann geht die Kamera wieder zurück in die Bar und dann gibt es einen kleinen Streit mit Le Cool und diesen Brawl und ja, was soll man dazu sagen, es war schrecklich. Es war viel also zu kurz. Dave Meltzer hat neulich nochmal gesagt, dass sie doch 5 Stunden gefilmt haben, um das aufzunehmen und als ich mir dieses Segment angeguckt habe, weiß ich jetzt nicht, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Dann dachte ich aber schon, irgendwie so ganz nüchtern schien mir diese Snooki nicht zu sein. Die hat irgendwie doch ein bisschen gelallt beim Sprechen. Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt. Bin mir nicht sicher. Kann sein. Kann nicht sein. Aber da hast du dich natürlich gefreut, dass du nicht mal wieder Snooki zu sehen kriegst. Nee. So, weiter geht's. Ja, auch immer Jersey Shore. Mit dem Main-Event-Segment. Wir sehen Rock, ja, das müsste dich ja jetzt an der Stelle wieder gefreut haben, das hast du ja immer ganz gerne. Wir sehen Rock hinter dem Vorgang, seine Musik geht an und er geht direkt raus. Du hast das ja immer ganz gerne, wenn man die Wrestler noch davor, vor diesem Vorhang sieht, wie die da dann so reinlaufen, ne? Ja, das finde ich gut. Ja, ich auch. Kommt dann auf jeden Fall raus. Und beleidigt Cena noch mal so ein bisschen mit seinem You Can See Me-Spruch. Wenn er nichts sehen würde, würde er bestimmt den Tritt, den er dann bekommt, spüren. Und er hat wieder irgendeinen schönen Vergleich gehabt. Wie war das noch mit dem Power Ranger? Ich weiß nicht mehr genau, was er hat noch irgendwas dazu gesagt. Er sagte, Cena sieht aus mit seinen Farben wie irgendwie ein, weiß nicht, betrunkener Power Ranger oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so in die Richtung. Cena kommt dann rein unter Buhrufen, also von dem Publikum wurde er ziemlich stark ausgebuht. Fand ich auch nicht schlecht. So, und Cena meinte, er wäre früher auch ein Fan von Rock gewesen. Aber Rock respektiert all seine moralischen Sachen, die er so hat. Nicht seinen Hustle-Loyalty, Respektspruch und sowas. Seine Zielgruppe, die Kinder, die respektiere er wohl auch nicht. Und Cena sagt, er bewertet niemanden. Er will auch die Meinung der Leute, die ihn ausbuhen oder die ihn bejubeln, nicht verändern. Und er will selber auch nicht bewertet werden, auch nicht von The Rock. Genau, und vor allen Dingen, er ist auch stolz darauf, dass er sozusagen, dass seine Zielgruppe die Kinder sind. Mhm. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Reaktion. Ja, ich auch. Auch als er The Rock da so richtig... Dass ich nicht verteidigt hat. Dass er The Rock da so schon richtig stark emotional fertig gemacht hat. Also ihn da schon mehr oder weniger angeschrien hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja, aber vor allen Dingen auch mit dem Inhalt, dass er nicht gesagt hat, ich bin ja gar nicht der Freund der Kinder, sondern von allen, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Freund der Kinder und das bin ich auch gerne. Mhm. Dass er das offensiv so verteidigt hat, das fand ich gut. Dann gibt es einen Stare-Down zwischen den beiden, fertig zum Kampf und dann kommt The Miz raus und legt sich mit... Miz kommt raus zusammen mit Alex Riley. Und er legt sich dann... Der Alex Riley wurde auch in dem Hotel von Brian Alvarez gesichtet. Mhm. Und er ist da nicht in der offiziellen Kleidung aufgetaucht, sondern in kurzer Hose und T-Shirt und Flipflops. Da sagte schon der Kumpel von Brian Alvarez, na, da wird bestimmt irgendwie eine Strafe vom WWE folgen. Flipflops. Naja. Hauptsache, er war nicht betrunken, sagen wir mal so. Das kommt dann sicher später noch. Ja. Naja, und Miz legt sich dann mit The Rock an, während John Cena da außerhalb des Rings steht und so ein bisschen lacht. Miz meint, Rock würde heute Abend gar nichts machen. Jemand, der so viel Geld mit Filmen verdient hat, würde es doch nicht wagen, irgendwas zu riskieren. Und Miz und Riley gehen dann zusammen auf The Rock los. Rock kann sich wehren, zeigt dann den People's Elbow gegen Alex Riley. Nein, Quatsch. Gegen The Miz. Gegen The Miz, genau. Gegen The Miz. Und dann steht er da. Alex Riley wird nur über die Seile nach draußen befördert. Ja, Miz bekommt dann People's Elbow ab, wird dann auch nach draußen geworfen. Währenddessen geht dann Cena in den Ring, steht jetzt hinter The Rock. Rock dreht sich um und läuft direkt in den FU. In den Attitude Adjustment, natürlich. Mhm. Und damit endet Raw. Eine sehr gute Szene, muss ich sagen. Man hätte vielleicht... Also nicht ganz so gut wie die Szene zwischen Triple H, Undertaker und HBK, aber auch noch gut. Das Anfangspromo von The Rock konnte nicht mit dem Promo, als er das erste Promo nach seiner Rückkehr, da konnte es nicht ganz dran reichen. Nee, also Cena war dieses Mal auch überraschend gut und ich muss sagen, The Miz finde ich mal abgesehen von The Rock, der ja jetzt wieder da ist und der ja sowieso noch eine ganz andere Klasse ist, finde ich, dass The Miz momentan so am Mikro der Beste ist, den die WWE hat. Und WWE, ja, The Rock ist natürlich besser. Ich muss gerade mal überlegen, am Mikro. Ja, Alberto Del Rio jetzt natürlich auch nicht schlecht. Also wenn er die richtigen Storylines bekommt, ist Edge ziemlich gut noch am Mikro. Ja. Aber wenn er so ein bisschen diesen Verrückten spielen muss. Ja, im Moment ist er nicht so richtig im Geschehen, finde ich, für mich. Ja, diese verrückte Rolle kann er in dieser Storyline irgendwie nicht so richtig durchbringen. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten muss ich dir schon recht geben, ist Miz schon ziemlich der beste Moment. Ja. Was das Mikro angeht, aber halt in den Matches wird er leider ja ziemlich schwach dargestellt. Ja, das finde ich aber gar nicht so schlecht. Also dieser Champion, ich hoffe auch, dass er bei Mania den Titel behält, dieser Champion, der immer so durch Zufall, durch Glück den Titel behält und sich da also ein bisschen durchschleicht durch diesen Title Run, finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir fantastisch. Gefällt mir nicht so gut. So, lass uns mal weitergehen zu SmackDown. Habe ich nicht gesehen, da musst du jetzt alles alleine erzählen. Ich glaube, am 2. war die Ausstrahlung oder am 1., ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall aus der Allstate Arena in Chicago. Wir kommen einmal zu dem Material, was neu ist. Also was wirklich neu aufgenommen wurde. Das war wahrscheinlich nicht so viel, ne? Das meiste wird wohl WrestleMania Wiederholung Montag und so gewesen sein, ne? Ja, erstmal das Intercontinental Championship Match zwischen Wade Barrett und Kofi Kingston. Ich finde übrigens Wade Barrett als Champion, als IC-Champion sehr, sehr gut. Das, finde ich, wertet den Titel jetzt so endlich mal wieder ein bisschen auf, dass so ein großer Leader einer Gruppe den mal hat. Ja. Finde ich. Ja. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Naja, Kofi Kingston ist auf jeden Fall kurz vorm Sieg, will Wade Barrett pinnen, dann kommen die anderen The Core-Mitglieder und greifen in das Match ein, deshalb Disqualification. Nach dem Match kommen Santino Morella und Wladimir Kozlov und versuchen den Save zu machen, werden aber von der Heel-Gruppierung ebenfalls abgefertigt. Big Show und Kane kommen dann heraus, säubern den Ring und liefern sich einen Staredown mit The Core. So, dann haben wir das Jerry Lawler Promo, wo er über sein Match gegen Michael Cole spricht. Während des Segments ist übrigens Michael Cole nicht an seinem Kommentatorenpult, der ist davor extra schon mal abgehauen und beim nächsten Match kommt er dann wieder, während des nächsten Matches. Das ist ja zusammen mit Raw aufgenommen worden und da habe ich nur gelesen, dass das Promo von Jerry Lawler direkt nach dem Segment zwischen Rock und den ganzen gemacht worden ist und dass es deshalb nicht besonders gut angekommen ist, weil das Publikum dann schon zu viel Reden hinter sich hatte. Nö, es war jetzt auch nicht... Wie war denn das von der Qualität her? Es war in Ordnung. Ich finde, bei dem Lawler merkt man momentan sehr, sehr stark, dass er diese Sachen auswendig lernt. Dass er die so bekommt und fertig. Okay. Sollte ein bisschen freier gesprochen werden. Schade ist, weil bei dem Pay-Per-View-Match, was er gegen The Miz hatte, da gab es dieses eine Interview, was dann Backstage gemacht worden ist, so in der Umkleidekabine. Und das fand ich ein hervorragendes Promo. Nee, war auch nicht schlecht jetzt, das Promo. Aber war auch nicht das Beste. Schade. So, Dashing Cody Rhodes besiegt Chris Masters via Crossroads, nachdem er auch wieder die Maske eingesetzt hat. Während dieses Matches kommt Michael Cole dann in Begleitung seiner Securities auch wieder rein und setzt sich dann wieder in seinen Palast. Nach dem Match kommt dann Rey Mysterio rein, attackiert Rhodes und versucht ihn in den 619 zu verpassen. Erst ohne Erfolg, dann gibt es wieder einen Konter und letztlich kann Cody Rhodes gerade noch aus dem Ring rollen. Nach vielem hin und her. Das war das neue Material und zwischendurch haben wir verschiedene Dinge gesehen. Einmal natürlich immer die Card für WrestleMania, die wurde natürlich immer wieder durchgegangen. Dann haben wir 10 vom WrestleMania Access gesehen. Da waren Todd Grisham und die Bella Twins vor Ort und haben uns da ein bisschen durch die Hallen des Fan-Access geführt. Und dann gab es auch einige Segmente von Raw, die nochmal recht lang wiederholt wurden. Letztlich muss ich sagen, gefällt mir SmackDown for WrestleMania aber eigentlich immer ganz gut. Zum einen mag ich ganz gerne diese Szenen von WrestleMania Access, zum anderen finde ich das so vor WrestleMania nochmal ganz schön. Weil danach hast du wirklich Lust auf WrestleMania, nachdem du SmackDown geguckt hast mit all den Zusammenfassungen und so. Davon her war ich da sehr zufrieden mit. Ja, also ich gucke das jetzt nicht mehr. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das noch angucke. Ich habe aber gesagt, nee, jetzt guckst du bewusst kein Wrestling mehr vor WrestleMania, weil dann ist das sozusagen die Vorfreude auf WrestleMania noch ein bisschen größer. Oh, ich habe mir das unbedingt angeguckt, aber naja, ist ja deine Sache. Guckst du denn morgen die Hall of Fame vor WrestleMania noch? Ja, wenn ich die irgendwo zu sehen kriege, dann ja. Okay. So, dann wären wir... Wann läuft die denn genau jetzt? Ich dachte mal, die würde erst am Montag ausgestrahlt werden. Läuft die jetzt heute Nacht und man kann dann morgen eine Wiederholung gucken, irgendwann nachmittags? Oder läuft die morgen oder wie läuft das? Die läuft auf jeden Fall auch irgendwie heute Nacht dann. Und ich denke, morgen kommen auch irgendwelche Wiederholungen. Ich habe da jetzt noch nicht genau geguckt, ich kann es dir nicht genau sagen, kannst ja doch mal selber gucken. Muss ich mal morgen Nachmittag auf der Seite vom WWE gucken. Ja. Da wird ja irgendein Zeitplan sein, ob das schon gelaufen ist und wenn ja, wo man das sehen kann. Ja, gelaufen auf jeden Fall, also es kommt heute Nacht da. Das weiß ich wohl. Da kann man ja ruhig gucken, weil da ist ja jetzt keine Überraschung, das weiß man ja. Da geht es ja mehr darum, wirklich, wie die reden werden. Das heißt, da kann ja nichts verraten werden. Sein Shawn Michaels verpasst Triple H einen Superkick. Nee, das passiert ja nicht. Okay. So, dann kommen wir zu unserem großen Tippspiel WrestleMania 27. 3.4.2011, beziehungsweise hier zu Lande in Deutschland ist es dann ja schon der 4. April 2011. Aus dem Georgia Dome in Atlanta, Georgia. In den Szenen, die bisher gezeigt wurden, war das Dach immer zu, aber ich glaube, man kann es aufmachen. Meine ich auf jeden Fall. vermuten, dass die es zumachen. Das weiß ich nicht genau. Das wäre nicht so schlecht. Wäre auf jeden Fall für den Ton und so besser. Ja, also Ton merken wir jetzt nicht so viel von, aber so Lichteffekte und so kommt natürlich dann auch viel besser rüber, Pyro etc. Ja, was Triple H wohl auf dieser History of WrestleMania DVD sagt, ist, für die Akteure im Ring ist das bei diesen großen offenen Hallen problematisch, weil die Reaktion vom Publikum dann häufig, wenn überhaupt, dann mit Verzögerung ankommen. Und für die im Ring ist ja doch relativ wichtig, dann auf das Publikum auch zu reagieren. Mhm. Das hat mich gewundert, da hätte ich gedacht, dass das nicht so ist, aber es wurde dann wirklich so ein bisschen eine Verzögerung drin. Na denn. Ja, dann denke ich mal, macht man das Dach zumindest zum Main Event hinzu. So, aber die Wände machen das die ganze Zeit praktisch. Naja, also man hat auch schon mal durchaus das gehabt, dass das Dach während WrestleMania auf und zu ging. Ich glaube, bei WrestleMania 24 war es. Mhm. Naja, also. So. Fangen wir doch mal mit unserem großen Tippspiel an. Ein 8-Man Tag Team Match haben wir hier. The Core, das heißt Wade Barrett, Heath Slater, Justin Gabriel und Ezekiel Jackson treffen auf Big Show, Kane, Santino Marella und Wladimir Kozlov. Und du fängst mal nicht an. Ich tippe auf. Nee, du fängst mal nicht an. Ich tippe zuerst. Zu spät, ich habe schon getippt. Na, ich habe ja jetzt auch schon meinen Tipp hingeschrieben und ich habe angefangen. Ja, ich habe angefangen, ich habe The Core getippt. Man hat ja nun gehört, dass ich als erstes getippt habe. Nee, ich habe angefangen, ich habe das ja auch vorher angekündigt. Ich tippe auf The Core. Die Faces, die hat man jetzt, glaube ich, bei den Wochenshows oft genug triumphieren sehen. Und ich hoffe überhaupt, dass man bei WrestleMania so ein paar Heels gewinnen lässt. Und überhaupt glaube ich, dass man The Core auch weiter ein bisschen nach oben pushen will. Deshalb tippe ich auf The Core. Du auch, ne? Ich hab's ja schon gesagt, ja, ich tippe auf The Core. Okay. Dann darfst du jetzt bei dem nächsten Match anfangen und zwar. Jetzt, ich habe gerade angefangen. Nee, du darfst jetzt anfangen, denn ich habe gerade angefangen. Dolph Ziggler und Laykool treffen auf John Morrison, Trish Stratus und Snooki. Ich tippe als zweites. Nee, ich habe ja gerade schon angefangen, also fängst du jetzt an. Nee, das hat ja nun jeder gehört, wer zuerst das gesagt hat. Und nee, ich habe das zuerst gehört. Nee, können wir nicht machen, dann wäre es so ein Vorteil, das wäre nicht gut. Nee, ich habe ja meinen Chor schon davor gesagt, bevor du das überhaupt gesagt hättest. Also kannst du jetzt anfangen zu tippen. Mit dem nächsten Match. Ja, ich tippe dann als zweites. Ich habe ja gerade angefangen. Nee, du kannst ja als erstes tippen, ich habe ja gerade angefangen. Sonst kommen wir ja voll durcheinander. Nee, wieso durcheinander? Ja, weil ich gerade angefangen habe. Und wenn ich jetzt nochmal anfangen muss, dann ist das ja voll Chaos. Okay, dann fange ich jetzt nochmal an und du darfst die nächsten zwei Matches anfangen. Wenn ich zweimal hintereinander anfange. Okay, ich fange jetzt zweimal nacheinander an und du darfst die nächsten zwei Matches dann auch zweimal anfangen. So, ich tippe natürlich auf das Snooki-Team. Da man, glaube ich, Guest Stars bei WrestleMania noch nie irgendwie verlieren lassen hat. Da gehe ich mal nicht von aus. Ja, das ist auch einfach zu tippen, das tippe ich auch. Ja, dann hättest du ja auch eigentlich anfangen können. So, dann darfst du jetzt auch endlich mal anfangen. Ich will nur, dass das in der richtigen Reihenfolge passiert. Dann darfst du jetzt endlich anfangen. Das wär sonst unfair. Special Guest Referee zu diesem Match ist Stone Cold. Michael Cole mit Jack Swagger in seiner Ecke. Denke ich auf jeden Fall mal, dass er da stehen wird. Gegen Jerry the King Lawler. Ja, das gewinnt natürlich Lawler, ganz klar. Tippe ich auch drauf. Interessant zu sehen sein wird dann, inwieweit Austin eingreift. Ich denke mal, er wird den Swagger abfertigen. In dem Segment bei SmackDown meinte übrigens Lawler auch noch, dass Cole ja Swagger bei sich am Ring hätte. Letztlich wird es aber ein One-on-One aufeinandertreffen, denn Steve Austin wird sich ja um Jack Swagger kümmern. Mhm. So, dann darfst du wieder anfangen. Ich habe gerade angefangen. Ja, ich habe aber ja am Anfang auch zweimal angefangen, Mensch. Nee. Cody Rhodes gegen Rey Mysterio. Tipp mal zweites, ich tippe nicht zweimal hintereinander zuerst. Mhm. Ja, wir haben schon recht viele. Ja, wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir das mit den Heelsiegen machen. WWE hat ja nicht gerne zu viel Heelsiege auf einer Card. Deshalb tippe ich, auch wenn ich das nicht hoffe, auf Rey Mysterio. Ja, ich tippe auch auf Rey Mysterio, weil WrestleMania wird ja viel von den von den Vätern gekauft wegen der Kinder und ich glaube, das wird man dann später in dem Main Event auch nochmal sehen, wenn man tippt. Ich glaube auch hier, dass die Kinder, wenn Rey Mysterio verliert, doch sehr enttäuscht werden und deshalb gehe ich davon aus, dass Rey Mysterio gewinnt. Ja, leider ist es so. So, dann darfst du wieder an. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich schon, ich finde das schon recht schrecklich, dass gewisse Leute immer gewinnen müssen und immer am Ende triumphierend im Ring stehen müssen. Das finde ich schon sehr behindernd für solche Fäden. Randy Orton gegen CM Punk und du darfst jetzt wieder anfangen. Ja, das ist nicht einfach zu tippen. Nee. Das ist eines der wenigen Matches, also bei den Matches bisher war ich mir ganz klar. Bei dem jetzt, da bin ich sehr unentschlossen. Man kann jetzt auch, also man muss den ein oder anderen Heel-Sieg natürlich auch zulassen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass CM Punk gewinnt. So wie aber jetzt der Aufbau war, müsste normalerweise Randy Orton gewinnen. Das heißt, ich tippe mal auf Randy Orton. Ja, da tippe ich auch drauf. Zu viele Heel-Gewinne sind natürlich auch wieder nicht gut. Ja, man muss auch aufpassen. Im Moment sind es noch gar nicht viele, ne? Nee, aber es kommen noch so ein paar. Oder? Ja. Ja, ich wüsste nicht, wer da noch groß kommt. Ja, kommt drauf an, wie du tippst. Bei mir kommen nicht mehr viel. Nee, ich tippe auf jeden Fall auch auf Randy Orton. Das ist vom Aufbau her jetzt, ja, wobei Randy Orton hat die ganzen Leute jetzt auch ausgepantet. Jetzt gab es in der letzten Woche wieder einen triumphierenden CM Punk, wobei CM Punk in der letzten Woche so triumphierend war, dass der jetzt eigentlich verlieren müsste. Davon her tippe ich schon so. So, dann darf ich wieder anfangen und zwar mit einem No-Holds-Barred-Match zwischen dem Undertaker und Triple H. Und das ist natürlich da, klar, finde ich, da tippe ich auf den Undertaker. Und bin gespannt, wann diese Streak endlich einmal enden wird und gegen wen. Ja, das ist ja eindeutig. Also das ist ganz klar, dass das Undertaker gewinnen wird. Also wenn da der Streak beendet wird, dann kann man den Streak nur jemanden beenden lassen, der dann auch sozusagen was davon hat und noch länger dabei ist. Triple H wird ja auch bald aufhören. Da macht überhaupt keinen Sinn, da den Streak enden zu lassen. Das gewinnt natürlich Undertaker. Interessant ist dann eher noch, ob es irgendwas noch gibt mit Shawn Michaels. Ja, ich denke mal, der wird auf jeden Fall irgendwie eingreifen, beziehungsweise ich meine, dass er sogar bei dem Match irgendwie am Ring stehen soll, laut Gerüchten. Aber man weiß es ja nicht so genau. Was denkst du denn, wer könnte denn mal irgendwie die Siegesserie vom Undertaker irgendwann einmal beenden? Also Alberto Del Rio wäre für mich zum Beispiel, wenn er weiter gepusht wäre, durchaus ein Kandidat. Weil ja, der Name fiel mir, gerade als ich die Frage stellte, auch direkt so, der Name, also der ist schon ein Kandidat. Das würde auch passen. Und, ja, wer ist sonst noch jetzt von den Jüngeren? Also schwierig, jemand, vor allem, weil es auch schon so viele gab. Also wenn man auch, der auch relativ gut noch passen würde, wäre CM Punk. Ja, das ist interessanterweise auch der nächste Name, der mir gerade einfiel. Und der hatte ja auch noch kein Mania-Match gegen Undertaker überhaupt. Hatte der, glaube ich, noch keine große Storyline mit Undertaker, oder? Nee. Und das wäre auch eine Match-Ansetzung, die mich durchaus für WrestleMania reizen würde. Ich meine, es gab mal eine Match-Sequenz zwischen CM Punk und Undertaker. War das nicht war CM, das nee, CM Punk und Jeff Hardy? Punk Champion war? Nee, CM Punk Jeff Hardy war das. Ich meine, es gab mal was. Als es um die Aufgabe ging, als es gegen diesen neuen Aufgabegriff, da dieses Hells geht, gegen... Ah ja, stimmt. Stimmt, da gab es mal eine kurze... Stimmt. Aber das war nichts Bedeutendes. Also das könnte man ruhig dann nochmal machen. Nee, ansonsten fällt mir jetzt spontan aus dem Roster eigentlich keiner auf, was bedauerlich ist, ne? Weil da sind wenig Jungs da, wo man denkt, na, die müssten jetzt nach oben gepusht werden. Man hätte vielleicht noch Sheamus sagen können, aber da ist jetzt auch wieder das Problem, dass er von Triple H in letzter Zeit so extrem abgefertigt wurde. Und wenn Triple H dann jetzt verliert, dann ergibt das natürlich alles wieder keinen Sinn. Dann wären wir auf jeden Fall jetzt auch direkt beim nächsten Match. Das darfst du dann wieder anfangen. Das United States Championship Match. Sheamus trifft auf Daniel Bryan. Ich hab doch gerade angefangen. Nee, ich hab zuerst... Du hast noch gar nicht gesagt, wer jetzt aus deiner Sicht gewinnt. Sind die Ordner nee. Oder CM Punk? Da waren wir ja schon vorbei. Wir waren ja schon bei No Holds Barred. Ich habe ja schon direkt am Anfang Undertaker gesagt. Das heißt, jetzt bist du mit Sheamus gegen Daniel Bryan dran. Was hattest du denn bei dem Randy Orton-Match? Weil ich dachte gerade, weil wir über CM Punk gesprochen haben. Was hast du denn da überhaupt getippt? Da hatte ich Randy Orton getippt. Dann haben wir ja bisher alles gleich getippt. Korrekt. Ja, dann machen wir weiter. Dann tippe ich jetzt doch. Ja, du tippst jetzt Sheamus gegen Daniel Bryan. Oh, das ist schwierig zu tippen. Also, das ist interessant. Das sind ja zwei Matches nur, wo ich nicht ganz sicher bin. Also im Moment sieht es ja fast so aus, als wenn Sheamus sich wieder ein bisschen erholt hätte und als wenn sie vielleicht doch was mit ihm machen. Ich hoffe, der wird nicht früher oder später immer wieder genauso runtersinken und dann mal wieder ein bisschen hoch und runter, wie das bei Jack Swagger leider so kommt jetzt. Ja, das könnte sein, dass sie ihn tatsächlich nur mal kurz aufgebaut haben, damit Daniel Bryan einen schönen WrestleMania-Sieg schenken. Und da ich mir das ja auch wünsche, da ich Daniel Bryan ja sehr, sehr gut finde, mache ich hier mal den Risikotipp und gehe mal darauf, dass Daniel Bryan den US-Champion-Titel zurückgewinnt. Ja, an der Stelle muss ich jetzt richtig mal überlegen, wie das denn ist. Jetzt muss ich mit meinen Heel-Siegen in den höheren Gefilden aufpassen, dass das hier nicht irgendwie in die Quere kommt. Also theoretisch würde ich eigentlich Sheamus tippen, der den Titel ja jetzt auch erst bekommen, und ich hoffe, man macht nicht so einen Mist mit dem, wie mit Swagger. Ich weiß nicht, ich mache den Risikotipp und tippe auf Sheamus. Du tippst auf Daniel Bryan, ne? Ich tippe auf Daniel Bryan. Okay. Da wird's dann spannend. So, dann haben wir ein Match, was ich wieder beginnen muss. Das World Heavyweight Championship Match zwischen Edge und Alberto Del Rio. Und auch hier habe ich wieder mein Problem mit meinem Heel-Sieg und so weiter. Da bin ich mir nicht so ganz schlüssig, ob das nicht ein bisschen zu viel wird. Vor allem für die WWE, Kinderfreundlichkeit etc. Aber ich trippe auf Alberto Rio. Den hat man jetzt so sehr aufgebaut, der hat den Rumble gewonnen, den lässt man einfach nicht verlieren bei WrestleMania. Das macht man nicht. Bei welchem Match denn wir nochmal? Ich musste gerade hier was lesen. Ich habe Alberto Rio getippt. Ja, das tippe ich ja auch, natürlich. Ja, da sind wir ja schon beim Main Event jetzt. Ja, der Main Event, der gar nicht Main Event sein wird. Ja, man weiß es nicht. Also es gibt unterschiedliche Aussagen. Mal heißt es Triple H und mal heißt es dann doch wieder Miss Cena, weil da ja wahrscheinlich die Sache mit Rock kommt und die meisten Leute sagen, The Rock muss schon als letztes sein, ansonsten wird das Match, was danach kommt, ein großes Problem haben. Soweit ich das gehört habe, plant man... Ja auch schwer verletzt ist und das Match wird im Vergleich zu dem... Also das wird nicht dieselbe Qualität haben wie im letzten Jahr das Shawn Michaels Match. Nee, das ist klar. Ist auch kein Shawn Michaels. Aber soweit ich das gehört habe, packt man das neue Spot in Main Event, dann kommt das World Heavyweight Championship Match und dann erst das WWE Championship Match. Aber naja, wir werden sehen. Okay. The Miz auf John Cena wird er treffen und wir sind jetzt dran mit dem Tippen. Du, ne? Ich habe Rio getippt, dann müsste ich jetzt zuerst tippen. Ja, genau. Aber ich tippe, das ist relativ gleich, ich tippe darauf, dass John Cena den Titel gewinnt. Ja, und da wird's dann riskant mit meinen Tipps, aber ich tippe auf The Miz. Ich habe so das Gefühl, auch so wie man ihn momentan, ich glaube schon, dass man ihn dem Titel halten will. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das jedes Jahr wieder macht, Cena bei WrestleMania den Titel zu geben. Ich glaube, so langsam möchte man da mal von abkommen. Ich hoffe drauf. Aber Risikotipp, The Miz. Aber glaubst du, dass sie das dann als letztes Match von WrestleMania machen, dass der Heel triumphiert am Ende von WrestleMania? Nein, ich... Dann müssten sie doch die Matchreihenfolge anders machen. Ja, ich habe ja auch kein einziges Mal gesagt, dass ich glaube, dass es der Main Event wird. Das habe ich ja nicht behauptet. Ich gehe fest davon auf, dass No Holds Barred der Main Event wird. Ja gut, dann kann man das so machen. Problematisch ist es halt wirklich, von meinen Tipps würde bei beiden Titelmatches ein Heel gewinnen. Das ist schon... Das macht WWE eigentlich eher seltener, ne? Ja, das finde ich auch. Also das. Und dann hast du noch zusätzlich auf Sheamus getippt. Dann hast du im Prinzip bei allen Titelmatches nur auf Heels getippt. Das finde ich schon sehr riskant. Ja. Wobei es wäre natürlich auch mal eine nette Änderung, einfach mal so ein paar Heels gewinnen zu lassen. Ja, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Naja. Also, ist schon sehr riskant. Aber wollen wir mal sehen. Es wird sich dann erst hier am Morgen zeigen, wie es dann wirklich ausgeht. Ja, ich bin auf jeden Fall mal verdammt gespannt. Die Karte sieht ja jetzt nicht so übermäßig toll aus, aber ich glaube, da steckt schon einiges an Potenzial drin. Ja, ich bin auch, also ich habe gemischte Gefühle, Also ich freue mich auf jeden Fall ziemlich. Ja, sonst hättest du es dir auch nicht bestellt und sonst hättest du ja nicht vorgenommen, das live zu gucken und dann direkt danach zur Schule zu gehen, wenn das nicht der Fall wäre. Also ich bin mal sehr gespannt. Auf was bist du am meisten gespannt? Ich bin am meisten darauf gespannt, ob das Match zwischen Triple H und Undertaker was wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin einmal auf die Qualität natürlich gespannt. Ich hoffe, es wird so ein richtig schönes Hardcore-Match und ich hoffe, es gibt Blut. Das musste nochmal erwähnt werden. Ich bin sehr gespannt auf Miz gegen Cena. Einmal auch von der Matchqualität, wie das wird. Dann wie The Rock dabei interagieren wird. Ich bin gespannt, was man aus Lawler und Cole macht. Bin ziemlich gespannt. Ja, also ich ja. Ich weiß ja nicht so genau. Also bei dem Triple H Undertaker Match habe ich große Befürchtungen, dass das Match nicht besonders gut wird, einfach weil Undertaker so verletzt ist. Bei der Geschichte mit The Rock bin ich sehr gespannt, wie sie das Segment auflösen. Ob eigentlich müsste ja The Rock nach dem Montag irgendwie jetzt People's Elbow oder irgendwas gegen Cena zeigen. Und dass er dann vielleicht doch nochmal irgendwie beim SummerSlam-Match zwischen Cena und Rock bringen. Ja, und dann könnte Miz ja das Cover bringen und weiter ein Champion bleiben. Das könnte sein. Also das könnte sein, dass dann dein Tipp klappt. Mhm. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich muss mir überlegen, worauf bin ich denn sonst noch gespannt. Gibt es eigentlich überhaupt kein Frauen-Match? Fällt mir gerade ein. War da nicht noch irgendwas mit... Ach so, ja, die sind ja alle in diesem Mixed-Match, wo man hoffentlich dann hauptsächlich Dolph Ziggler gegen Morrison sieht. Genau. Ja, da sind ja die ganzen Frauen. Und Battle Royale müssten dann die übrigen. Hast du irgendeinen Tipp, wer die Battle Royale dann gewinnen könnte? Nee, es ist schwierig zu sagen. Dieses Jahr sind so viele bekannte Namen nicht mit drin, ne? Wegen Money in the Bank. Ich muss sagen, ich vermisse am meisten auf der Card wirklich das Money in the Bank Match. Das ist schon so etwas geworden, wo ich mich jedes Jahr sehr drauf freue bei WrestleMania. Das ist schon schade. Aber so viele bekannte Namen fehlen jetzt nicht. Also sind Drew McIntyre und dann Kofi Kingston und Evan Bourne. Das sind so die. Ja, ich könnte mir dann vorstellen, dass Kofi Kingston vielleicht die Battle Royale gewinnt. Da fällt dir sonst noch irgendein großer Name ein, der fehlt. Jetzt so nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt noch einige. Ich weiß gar nicht, ob sie die Battle Royale überhaupt vollkriegen würden. Doch, das auf jeden Fall. Da gibt es gar kein Problem. Mich würde es freuen, wenn man einfach mal als Überraschung jetzt noch das Money in the Bank Match einfach so auf die Karte ballert. Und das einfach mal so bringt. Da müssten aber Dolph Ziggler und John Morrison aus diesem Mixed Tag Team rausnehmen. Das machen sie nicht. Nee, müssten sie ja nicht rausbringen. Gibt ja genug andere Leute, die da mitmachen könnten. Ja, wen denn? Neben den drei, die ich gerade erwähnt habe. Kofi Kingston, Drew McIntyre, Evan Bourne, Chavo Guerrero. Es gibt schon genug, du. Mir fallen sie jetzt nur nicht ein, das ist schon korrekt. Guerrero, ja, da ist dir noch ein brillanter Kämpfer eingefallen. Ja, klar. Naja, bin sehr gespannt, was denn so alles passiert und was wieder nicht passiert. Also ich höre mir gerade auf dem PB Torch Podcast, da gibt es aktuell WrestleMania 11 und ich glaube WrestleMania 12, so Roundtables, die jetzt tatsächlich auch erst vor kurzem aufgenommen haben, sozusagen 15 Jahre nachdem die Veranstaltung stattgefunden hat, nochmal Revue passieren. Und bei WrestleMania 11, was ich gerade gehört habe, das war auch so eine Card, da war nicht wirklich viel Sensationelles drauf. Also da war auch kein Match, was die im Nachgang auch mit 4 Sternen bewertet hätten. Da war so die höchste Wertung irgendwie 3 oder 4 Sterne. Aber trotzdem ist die WrestleMania als Ganzes relativ positiv bewertet worden. Also es gab zwar kein herausragendes Match, aber alle Matches, die da waren, waren so auf einem relativ guten Niveau. Ja, das könnte dies Jahr auch durchaus so werden. Nach unten. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so könnte das eventuell mit dieser WrestleMania auch werden. Ja, ist aber natürlich nicht unbedingt schlecht. Nee, sag ich ja, ist nicht schlecht. Also es gibt dann zwar keine Ausreißer nach oben, so wie jetzt Shawn Michaels gegen Undertaker, aber es gibt dann halt auch hoffentlich wenig Ausreißer nach unten. Ja, wir werden sehen, ne? Ja. Wäre auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Also ich bin wirklich sehr gespannt dieses Jahr. Eigentlich mehr noch als die letzten Jahre, weil halt diese Karte irgendwie so, man weiß nicht, was kommt. Ja, ich muss gerade überlegen, vom letzten Jahr fällt mir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, außer, wie gesagt, dass die John Cena gegen Batista, das war auch ein schönes Match. Das war aber nicht im letzten Jahr, oder? Doch, das war im letzten Jahr. Ich habe die DVD hier liegen, wir könnten mal drauf gucken. Es gab unter anderem auch das schreckliche Match mit Bret Hart und Mr. McMahon. Dann gab es noch ein Match zwischen. Also ich hätte mich jetzt nur noch an Shawn Michaels und Undertaker und Bret Hart erinnert. Ja, Batista gegen John Cena gab es Edge gegen Chris Jericho. Das Match, was stark unter fehlenden Zuschauerreaktionen leidete. Dann gab es natürlich Triple H gegen Sheamus, das war auch ein gutes Match. Dann gab es das Triple Threat zwischen Randy Orton, Cody Rhodes, Teddy DiBiase, fand ich auch gut. Ja, doch, das kann ich mich so jetzt im Nachhinein. Das viel zu kurze Rey Mysterio gegen CM Punk. Oh ja, wir müssen da. Dieses Jahr wird Rey Mysterio dann wahrscheinlich auch wieder mit so einer besonderen Maske rauskommen. Er hat das ja jedes Jahr irgendwie so ein Movie, so einen bestimmten Film des Jahres, ne? Ja, mal gucken, was gab es denn für einen Film des Jahres? Gab es da irgendwas? Ich habe so wenig gesehen im Kino. Na, man weiß nicht, was da so geeignet ist. Social Network habe ich gesehen. Vielleicht kommt da mit einer Facebook-Maske raus. Ja, ob die WWE das darf, man weiß es nicht. So, dann im Opener gab es da Big Show und The Miz gegen John Morrison und R-Truth um die Tag Team Title. Dann gab es das Money in the Bank Ladder Match mit Kane, Christian, Kofi Kingston, MVP, Matt Hardy, Shelton Benjamin, Evan Bourne, Drew McIntyre, Jack Swagger und Dolph Ziggler. Und ein 10-Diven Tag Team Match mit zigtausend Dieven, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Das war die Karte letztes Jahr. Was soll man dazu sagen? Ja, letztes Jahr war gut. Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Thomas, hast du uns noch irgendetwas mitzuteilen? Oh ja, hast du Ultimate Fighter mit Brock Lesnar gesehen? Mit Brock Lesnar haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da war ja auch ein Deutscher. Kämpfer aus Deutschland mit dabei. Ja, leider hat er sich in seinem ersten Kampf nicht so doll angestellt. Nee, der lag halt hauptsächlich auf dem Boden und der andere war ein Wrestler und der Wrestler hat ihn halt 10 Minuten am Boden gehalten. Also es war ein sehr langweiliger Kampf. Ja. Und das war dann ein sehr kurzer Auftritt. Das Ja, war ein. ansonsten. Offensichtlich ein, ja, wie das sagt man dazu? Ein Deutscher mit Migrantenhintergrund wahrscheinlich. Ein Moslem, den sie dann da noch in dem Haus am Beten gezeigt Ja, genau, fünfmal beten am Tag und sowas. haben. Beten ist also für einen Deutschen dann doch ungewöhnlich, obwohl das ja auch an Zahl zunimmt. Und der hat aber zumindest nicht aufgegeben. Ja, Also ist was man richtig. sagen muss, der hat zumindest versucht. Der andere war halt einfach als Wrestler besser, das muss man klar sehen, die Amerikaner. Die machen ja viel Wrestling in den Schulen als Sport. Und da kannst du natürlich dann, wenn du in Deutschland da den Schulsport dir anguckst, da kannst du ja nicht mithalten. Das ist einfach so. Naja, ich fand die erste Folge aber auf jeden Fall sehr gut. Also ich werde nächste Woche natürlich auch wieder reingucken. Ich würde auch wieder reingucken. Und man muss ja sagen, dieser Auftakt, der hatte eine verdammt schlechte Quote, die schlechteste Quote ever als Auftakt dieser Serie. Ja. Ja, der hatte wohl nur um 1,0, 1,3 so. Das wusste ich nicht. Das ist ja extrem schlecht. Also die normal ist ja immer so um. Ja, normal weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall die letzte Staffel hatte, glaube ich, 1,9 und es gab ja auch schon was um 2, 2,8 gab es, glaube ich, sogar einmal. Und also es war schlechteste Quote von dem Auftakt dieser Staffeln ever. Extrem schlecht. Weil man hatte sich ja wirklich sehr, sehr gute Quoten erhofft. Also. Ja, das wundert mich auch, weil Finde ich Brock schon Lesnar ist ja überraschend. nun ein Name, der ganz gut zieht. Ja, finde ich überraschend. Verwundert mich das. Ja, selbst ich habe es mir ja angeguckt. Naja. Ich Ja, werde auf jeden Fall nächste Woche ich wieder gucke mir gucken. die nächste Folge auch wieder an und ich glaube auch, dass das in Summe, denke ich, besser sein wird als Tough Enough. Bei Tough Enough hört man ja keine so guten Sachen. Bin ich mal gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Tough Enough nach WrestleMania. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe ja noch nie Tough Enough so aktiv verfolgt. Das war ja nie meine Zeit. Von daher bin ich Einer mal. übrigens auch nicht. Nee, hast du auch noch nie aktiv verfolgt. Weißt du gar nicht so genau, was da drin vorkommt. Ich habe noch nie eine einzige Folge von Tough Enough gesehen. Oh, ja, dann können wir ja beide gespannt sein, wie es wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also neben WrestleMania ist das dann so das Gespannteste, was ich bin. Ja, so das, ne? Weißt du, was ich meine? Und auf Sin Cara freue ich mich auch. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der dann so dann wird. Ja, also es könnte sein, dass also die Raw nach WrestleMania, die dürfte auch sehr interessant werden. Da könnten theoretisch auch sowohl Sin Cara als auch Awesome Kong als mit Debüts auftauchen. Ja, und The Rock soll auch wieder anwesend sein. Also, ja, wollte ich auch gerade sagen, vielleicht kommt ja The Rock auch nochmal vor. Ja, der ist anwesend, das wurde schon bestätigt. Ah ja, okay, das ist gut. Ja, das ist natürlich auch nur sinnvoll, um das dann noch ein bisschen fortzusetzen. Ja, Ja, dann hätten wir das. da werden wir nächste Woche eine vollgepackte Woche haben, ne? Ja, wir werden nächste Woche besprechen die Hall of Fame, WrestleMania 27 natürlich, Raw, SmackDown und dann natürlich auch Tough Enough, der Serienstart der neuen Staffel. Ja, ob ich das alles gucken kann. Mal gucken. Ja, wir werden es auf jeden Fall soweit besprechen. Ja, das war unser WrestleMania Preview. Und Ja. nächste Woche folgt dann große WrestleMania Review und übrigens wisst dann auch, dass ihr den ersten Blick auf das neue All-Stars-Game für die PlayStation 3 geben. Hast du es denn schon bekommen? Ich hab's bekommen, leider erst heute. Die Post war wohl etwas spät. Das heißt, du hast noch gar nicht gespielt oder hast du schon gespielt? Ich habe angespielt. Kannst du denn zumindest schon mal sagen, erster Eindruck gut oder schlecht? Erster Eindruck gut, vielleicht vom Umfang her nicht fantastisch. Oh, das klingt schon mal nicht so gut. Das dürfte dann bis nächste Ich habe Woche. allerdings bisher auch nur die normalen Matches angespielt. Also ich habe zum Beispiel diese ganzen Story-Modes und so, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich werde da bis nächste Woche noch genug spielen und nächste Woche gibt es da dann die vernünftige Meinung. Ja, dann wollen wir mal gucken, was die vernünftige Meinung bringt, wenn das nur die unvernünftige Meinung war. Das war eine Meinung nach einer halben Stunde spielen. So, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns diese Woche, freuen uns auf. Wir haben ja noch einen Tipp vorzunehmen. Der wäre. Wer gewinnt denn heute Schlag den Raab? Stefan Raab oder der Kandidat? Heute geht es ja um alles oder nichts. Wenn Stefan Raab wieder verliert, hat er dreimal hintereinander verloren. Ich glaube, dann sieht es langsam düster für ihn aus. Ja, mal sehen, das kommt drauf an, wie man sich aussucht. Ob man jetzt vielleicht mal dran gedacht hat, sich ein paar etwas nicht so extrem sportliche Leute auszusuchen, was ganz sinnvoll wäre. Bin auf jeden Fall gespannt. Wird natürlich auch geguckt. Nee, da gebe ich keinen Tipp ab. Das ist wie wenn ich einen Royal Rumble-Tipp abgebe, wenn ich nicht weiß, wer kämpft. Das Ich ist tippe auf Quatsch. Stefan Raab. Na denn. Ja, ich hoffe das natürlich auch. Das wäre natürlich nur positiv. Dann So. wünsche ich dir viel Spaß beim Gucken. Ja, dann dir auch viel Spaß bei WrestleMania, bei allen anderen Sachen, die irgendwann kommen. Und außerdem möchte ich Dir noch eine nochmal. neue CD gekauft? Nein. So, ich möchte auch nochmal drauf hin. Was? Du hörst im Moment gar keine Musik mehr, ne? Doch, ich höre auch natürlich auch Musik. Also neue Musik, meinte ich. Relativ neu. Man muss sich ja nicht jede Woche eine neue CD kaufen, ne? Naja, aber du hast jetzt, glaube ich, schon fast, weiß ich nicht, Monat oder so nicht mehr gekauft. Ich habe letzte Mal zum Geburtstag von Mama und Papa. Ja, ist ja schon ein bisschen her. Naja, auf jeden Fall möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Piepen jetzt nicht mehr so laut sein dürfte im Hintergrund. Es sei denn, Thomas fängt jetzt gleich wieder an. Jetzt ist es wieder laut. Ja, und damit hätte ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hätte auch nichts mehr zu sagen. Na, dann kannst du ja nur noch dein Endwort sagen, ne?